In Zaras Wohnung sieht es nicht besonders ordentlich aus. Zeitungen, Schuhe, schmutzige Wäsche, Briefumschläge, alles liegt kreuz und quer durcheinander. Man müsste dringend mal aufräumen, denkt der Detektiv, als er seinen Computer startet. Er stellt einen zweiten Stuhl vor den Schreibtisch und fordert Leo auf, sich zu ihm zu setzen. Dann verbindet er die Digitalkamera mit dem Computer. Wir hatten in den vergangenen 2 Wochen insgesamt 4 Feuer. Alle hier im Stadtteil, 3 davon in großen, bewohnten Mietshäusern. Ganz normale Häuser, die sich von den Nachbarhäusern kaum unterscheiden. Warum wählte der Täter gerade diese Häuser aus? War es nur Zufall? Ich habe mir die Häuser angesehen und dabei habe ich das hier entdeckt. Ein kurzer Klick. Auf dem Monitor erscheinen der Reihe nach die Fotos, die Carsten Zara von den 3 Mietshäusern gemacht hat. Die bunten Graffiti an den Fassaden sind deutlich zu sehen. »Die sind an allen 3 Häusern. Ihr habt sie gemacht, oder?« fragt Carsten Zara. Leo nickt und grinst. Es sieht so aus, als wäre er richtig stolz auf sein Werk. »Technisch sind sie super«, fährt der Detektiv fort. »Was Sie sagen, finde ich allerdings total schlimm.« Leos Grinsen verschwindet. »Das liegt daran, dass du 0 Ahnung von Kunst hast«, sagt er. Carsten Zara spürt, wie die Wut in ihm hochkommt. Am liebsten würde er diesem coolen Besserwisser mal richtig die Meinung sagen. Aber dann fällt ihm ein, dass es im Moment wichtigere Dinge gibt. Er deutet auf den Monitor. »Da sind noch ein paar kleinere Sprühereien rund um eure Bilder herum. Sind die auch von euch?« »Das sind keine kleineren Sprühereien. Das sind Tags.« »Tags? Was sind Tags?« »Mann, auf welchem Planeten lebst du eigentlich? Das ist so eine Art Unterschrift. Ein Zeichen, mit dem man sagt, guckt mal alle, ich war auch hier.« »Und von wem sind diese Tags? Von euch?« »Von uns? Nö. Die sind von Idioten, die überall herumsprühen. Einer fängt an und die anderen machen es ihm nach. Das ist wie bei den Hunden. Die pinkeln auch überall hin, wo schon ein anderer Hund gepinkelt hat.« »Guck mal, das hier passt überhaupt nicht zu den anderen Bildern«, sagt Carsten Zara und klickt weiter. Die abgebrannte Direktionsvilla erscheint auf dem Monitor. »Das ist Tatort Nummer 3, und da habe ich keinen einzigen Graffito gesehen.« Der sauer dreinblickende Mann mit seinem Schäferhund erscheint auf dem Bildschirm. »Stattdessen hätte mich dieser Hund da fast ins Bein gebissen.« »Nee, das glaube ich nicht«, ruft Leo. »Der tut keinem was, der ist okay, genau wie der Typ.« »Was? Du kennst den Mann?« »Klar, das ist der Bäcker.« »Bäcker? Aber nicht Sven Bäcker, oder?« »Doch«, erwidert Leo und lacht. »Hey Mann, was ist los? Was findest du denn so interessant an dem Typen?« »Woher kennst du Sven Bäcker?« »Ganz einfach. Dem gehört unsere Garage und die ganz alte Fabrik.« »Was? Die mechanischen Werkstätten Sendling gehören auch der SB Immobilientreuhand?« »Ja, ja, der Bäcker will da irgendwann mal was bauen. Aber das dauert noch. Und so lange dürfen wir dort machen, was wir wollen. Der Bäcker ist echt okay.« Carsten Zara braucht einige Sekunden, bis ihm klar wird, wie wichtig diese Information sein könnte. »Als dein Moped brannte«, fragt er schließlich, »was, wenn Bäcker da auch in der Nähe? Kann er das Feuer hier in der Garage gesehen haben?« »Kann schon sein«, antwortet Leo. »Der Bäcker kommt oft und sieht nach, ob alles in Ordnung ist. Die brennende Zünderpaar ziemlich geraucht. Kann also wirklich sein, dass er das gesehen hat.« Carsten Zara zieht Schuhe und Jacke an. »Hey Mann, was ist? Wo willst du denn hin?« »Ich muss noch mal kurz zurück in mein Büro. Es dauert nicht lange. Du bleibst hier, klar? Wir machen nachher weiter.«